weißt du ja, ich hab dich gesucht. Wo bitte sehr kommst du her? Ich habe dich vom Dach bis zum Keller verflucht. Nun tu nicht so, als wärst du ein Schaf. 3 Tage lang war mir bang. Und in der Nacht fand ich wegen dir keinen Schlaf. Aber nun ist alles okay. Ich geh schon los und kauf dir ein Frikassee und eine Sprotte und ein bisschen Filet. Mein Schatz, nimm Platz am Kanapee. Der Hunger hat dich wiedergebracht. Ich freu mich so, ich bin froh. Du weißt warum, ich brauche dein Schnurren in der Nacht. Aber nun ist alles okay. Ich geh schon los und kauf dir ein Frikassee und eine Sprotte und ein falsches Collier. Mein Schatz, nimm Platz am Kanapee. Der Hunger hat dich wiedergebracht. Ich freu mich so, ich bin froh. Du weißt warum, ich brauche dein Schnurren in der Nacht.